Ich und wir freuen uns, Kim Poster begrüßen zu dürfen. Sein heutiger Vortrag lautet Volkskörper Männer zur kritischen Theorie von Männlichkeit und Staatsfetisch. Kim publiziert zu feministischem Materialismus und pro-feministischer Männerpolitik, unter anderem der Jungle World und der Konkret. Zusammen mit anderen betreibt er außerdem den Vernetzungsblog Kritische Männlichkeit. Einfach mal draufschauen. Erste Überlegungen zu seinem heutigen Vortrag erschienen in der Konkret-Januar-Ausgabe von 2018. Und wenn ich richtig gesehen habe, auch in der aktuellen, diesmal mit anderen Schwerpunkt, und zwar zum Hauptfeind der neuen Rechten, der westlichen Dekadenz. Bevor es losgeht, noch zwei organisatorische Sachen. Einmal bitten wir euch darum, während der Veranstaltung nicht zu rauchen. Und wir würden den Vortrag und die Diskussion aufzeichnen und dann später auf unsere Soundcloud-Seite stellen. Und worüber wir uns auch immer freuen, sind Spenden. Also wenn ihr Lust habt, die Spendenbox ist vorne an der Bar. Soweit von mir. Habt einen guten Abend und du hast das Wort, Kim. Dankeschön. Hört ihr mich so schon gut? Also von der Lautstärke? Super. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid und vielen Dank ans Kreff. Ich habe vorhin schon gesagt, leider ziemlich unpassend zum Wetter habe ich ganz schön Kopfschmerzen und deswegen entschuldigt mich so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen mehr blinzel und mich mehr an meinem Skript festhalte, als ich das vielleicht sonst tun würde. Ich habe ein, zwei Vorbemerkungen zu meinem Vortrag. Wie eigentlich fast immer, wenn Männer irgendwas zu sagen haben zu Feminismus, basiert das auf der Arbeit von Frauen. Das ist bei mir nicht anders. Bei mir ist es hauptsächlich die Arbeiten von Karina Koretzki und Andrea Truhmann. Und wenn ihr das sozusagen nachhören oder nachlesen wollt, was so meine Grundgedanken sind, dann könnt ihr das Bedürfnis nach Gleichheit von Andrea Truhmann lesen. Das ist in der Outside the Box 1 erschienen. Könnt ihr einfach online nachlesen. Und vor allem die Gedanken von Karina Koretzki aus ihrem Vortrag zum Zusammenhang von Weiblichkeit und Nation. Den findet ihr einfach online, wenn ihr danach googelt. Oder wenn ihr noch ganz alte Exit-Ausgaben irgendwo rumfliegen habt, dann heißt ja, glaube ich, wo die Liebe zum Gesetz im Staate ruht. Genau. Ah ja, und noch eine kleine Zwischenbemerkung zu dem Blog. Es gibt im Internet einen Blog, der heißt Kritische Männlichkeit. So, und das ist nicht unser Blog. Wir haben auch so unsere Differenzen mit dem. Unser Blog heißt Kritische Männlichkeit, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Weil wir auch diesen Begriff so ein bisschen schwierig finden. Genau. Noch eine kleine Vorbemerkung. Ich werde relativ viel aus der Aufklärungsphilosophie zitieren. Da geht es mir nicht darum, irgendwie die großmöglichen, eher ehrwürdigen Männer herbeizuzitieren, sondern eben eine bestimmte Ideologie, die bestimmten materiellen Verhältnissen entspricht und da eben noch sehr klar sozusagen ideologisch formuliert wurde, zu rekonstruieren. Und das ist meistens zitiert nach Koretzki oder Truhmann. Okay. Also die Rechte ist geradezu besessen von Souveränität. Reichsbürger töten mittlerweile im Namen der Wiedererlangung deutscher Souveränität sogar deutsche Polizisten, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, ein neues deutsches Reich in der Uckermark auszurufen. Jürgen Elsässer führt mit Compact ein ganzes Magazin für Souveränität auf das Feld des Kampfs der Kulturen. Und die pränazistische AfD ist im Aufschwung mit dem Versprechen, endlich wieder Volkssouveränität herzustellen. Die Rechte ist ebenso besessen von Männlichkeit, genauer ihrem Verfall. Nicht nur Nazi-Posterboy Björn Höcke klagt darüber, Zitat, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben und wirbt für die Resouveränisierung des europäischen Platzhaltertyps gegen den äußeren Feind, den afrikanischen Ausbreitungstyp und den wahren, den inneren Feind, die Dekadenz der eigenen Gesellschaft. In der radikalen Linken ist man sich weitgehend einig darüber, dass man beide Momente kritisch analysieren muss und dankenswerterweise gibt es ja viele Gruppen und Autorinnen, die darauf hinweisen, dass man Nation- und Geschlechterverhältnis nicht einzeln für sich kritisieren kann, sondern nur im Zusammenhang. Trotzdem ist der Umgang damit meistens einer des pflichtbewussten Anpappens oder verbleibt in Beziehungen der Symbolisierung oder der Repräsentation. Also einmal wird die Kritik an der Nation dann einfach noch ein bisschen extra Patriarchatskritik beigemischt, weil Geschlecht ist ja eine Strukturkategorie, wie es im Soziologiesprech heißt. Oder die Beziehung von Weiblichkeit bzw. Männlichkeit zu Nation und Staat sind die einer blassen Metapher oder nur kulturell konstruiert. Wer so vorgeht, so die feministische Theoretikerin Karina Koretzki, versteht beides Nation und Geschlechterverhältnis falsch. Die kritisch-theoretische Herangehensweise fragt nach der gemeinsamen Logik der Genese von Geschlechterverhältnis und Nation und findet dort den realen Mythos der Verhältnisse. Ein gesellschaftliches Naturverhältnis, das sich auf der Höhe der Zeit immer wieder und immer noch herstellen wird, bis die Bedingung seiner Möglichkeit, der patriarchale Kapitalismus, überwunden sein wird. Souveränität, so will ich heute versuchen zu zeigen, ist die Fantasie der reinen Verfügungsgewalt über die eigene Natur zu erlangen, deren Kontrolle und geschlechtliche Abspaltung doch erst die Voraussetzung für den Subjektstatus überhaupt ist. Und dafür erwartet euch heute so ein bisschen Ideengeschichte zur Souveränität als Staatsbestimmung, zu Nation, dem Verfall der Nation, die Dekadenz und dann später Degeneration genannt sein wird. Und dann noch die psychoanalytische Frage, warum das kritische Denken über Geschlecht so oft am Arsch vorbeigeht. Also eine Analyse des analen Charakters von Männlichkeit im Allgemeinen und Souveränität im Besonderen. Ich hoffe, so den Grundgedanken von Klaus Teweleit aus seinem Buch Männerfantasien, das ihr vielleicht kennt oder schon mal gehört habt, aufzugreifen und einen expliziten Zusammenhang zwischen der politischen Form und der männlichen Körperkonstitution herzustellen. Und ich fange direkt mal mit dem Staat an. Oberflächlich betrachtet geht es der Rechten ja heute bei ihrem Ruf nach Souveränität um die Fähigkeit des Staates, eigenständige Gesetze zu erlassen, die Grenzen souverän zu ziehen und sich als kapitalistisches Subjekt auf dem Weltmarkt zu behaupten. Das sind dann Fähigkeiten, die sich einmischenden Bürokraten aus Brüssel, Migrantinnen jeglicher Couleur, die sogenannten Bündnispartner oder gleich antisemitisch markierte Verschwörungsbanden wie die BRD GmbH oder die Alliierten, die die Okkupation Deutschlands weiterführen, verhindern. Die moderne Staatstheorie hat die Aufgabe auszubuchstabieren, wie die erste Bestimmung des Staates, die die Basis für all diese gewünschten Fähigkeiten wäre, das heißt das Gewaltmonopol zu besitzen und über sich selbst zu verfügen, begründet ist und Wirklichkeit wird. Für Niccolò Machiavelli, der im 16. Jahrhundert sein Unwesen trieb und als erster Staatsphilosoph im modernen Sinne gilt, weil er als erster Herrschaft rational begründet hat, nämlich über Herrschaft, ist die Sache recht einfach. Souveränität heißt bei ihm eben Herrschaft und die wird nicht über eine metaphysische Instanz eingesetzt, sondern über Macht und Gewalt. Die Zustimmung der Subjekte ist hier noch, also Subjekt ist hier noch die ursprüngliche Wortbedeutung von Untertan. Die Subjekte haben die Herrschaft nicht inne, sie sind eher ein Mittel zum Zweck. Souveränität gehört nicht den Subjekten, sondern sie fließt bei einer idealisierten Führerfigur zusammen, die die allgemeine Herrschaft verkörpern kann. Das kann die bürgerliche Staatstheorie, die ich euch vor allem anhand von Jean-Jacques Rousseau vorstellen will, nicht hinnehmen. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Rousseau selbst ist Wegbegleiter der Französischen Revolution und hat das Problem, dass er den bürgerlichen Staat und sein Gewaltmonopol mit der Postulierung der Bürger als Freie und Gleiche vereinen muss. Und deshalb natürlich nicht, wie Machiavelli, Gewalt, Herrschaft und damit Willkür und Propaganda als Letztbegründung aufgreifen kann. Wie sein deutscher Gegenpart Immanuel Kant kommt Rousseau so zum Schluss, dass Herrschaft nur durch Vernunft zu begründen sei, und zwar jene, die in jedem einzelnen bürgerlichen Subjekt verkörpert ist. Diese Vernunft zeigt sich in der Autonomie der Bürger, in ihrer durch die Fähigkeit zur Aktivität des Willens bestimmten Selbstherrschaft, also dem Vermögen, das eigene Handeln nach selbstgewählten Gesetzen zu bestimmen. Kann bei Machiavelli schon keine metaphysische Instanz mehr für Herrschaft bürgen, außer eben Herrschaft selbst, die aber immer noch als fremde Setzung erscheint, gilt nur noch die Herrschaft, die allein in und durch das Selbst begründet ist. Was ja auch der aufklärerische Einspruch gegen Gewalt ist, die von außen kommt, also die aufgezwungen wird von irgendeiner äußeren heteronomen Instanz. Der Staat kann demnach, will er nicht selbst so eine fremde Gewalt sein, nichts anderes sein als der allgemeine Wille, der Volonté générale, wie Rousseau ihn nennt, die in Aktion gesetzte allgemeine Vernunft der Bürger, die sich in einem Zitat Rousseau in einer sittlichen Gesamtkörperschaft, einem gemeinschaftlichen Ich, verdichtet. Dieses Ich bildet dann weiter im Zitat den politischen Körper und wird von seinen Mitgliedern Staat genannt, wenn er passiv, souverän, wenn er aktiv ist. Das ist der Gesellschaftsvertrag von Rousseau, eine seiner wohl bekanntesten Schriften. Souveränität ist hier keine Verfügung eines Herrschers über Beherrschte, oder eines Herrschaftsapparats überbeherrschte, sondern die allgemeine Selbstherrschaft der Bürger über sich selbst, die sich selbst eine politische Form gibt, eben den Staat. Die Souveränität dieses Staates begründet sich also durch die einzelnen Subjekte hindurch und muss genau deshalb, so Rousseau, Frauen ausschließen. Denn, Zitat, ob ein Monarch über Frauen oder Männer regiert, kann ihm ziemlich egal sein, solange sie ihm gehorchen. In einer Republik aber braucht man Männer. Das heißt hier, wo das Subjekt kein bloßer Untertan mehr ist, sondern durch die Herrschaft über sich selbst gesellschaftsfähig wird, setzt die moderne Geschlechterdifferenz ein. Und die, das hat Karina Koretzki in ihren Arbeiten sehr eindrucksvoll bewiesen, in der Aufklärung keine körperliche Differenz ist, sondern erstmal eine rein geistige, die nur in ihrer Konsequenz eine körperliche ist. Was der Frau abgesprochen wird, ist der Wille als dynamisiertes Denkgesetz. Ihnen bleibt nur, Zitat Koretzki, die unlogisch inkonsequente Position einer willenlosen Vernunft, eines passiven Geistes. Damit fehlt der Frau die Fähigkeit zur Selbstbestimmung schlechthin, die sie erst als Staatsbürgerin auszeichnen könnte. Kant zählt Frauen deshalb zu den passiven Staatsbürgerinnen, wo nachher direkt schreibt, dass das ein sinnloser Begriff ist, weil Staatsbürger sich durch aktive Selbstbestimmung auszeichnen. Also es ist ein komplett widersprüchlicher Begriff, aber Logik hat das Geschlechterverhältnis noch nie beeindruckt. Sein Ort ist nicht der Begriff, die Logik und die Geschichte, sondern die Voraussetzung all dessen, von denen die bürgerliche Gesellschaft nichts wissen kann und die deshalb nur im Mythos, der Poesie und in der Ewigkeit der Vorgeschichte erscheinen kann. Frauen teilen also prinzipiell die aufklärerische Natur des Menschen, seine blinde Gesellschaftlichkeit an sich. Sie verbleiben aber diesem Ort. Sie können diese Natur nicht ergreifen. Sie müssen halt ihre Existenz fristen im mystischen Ursprungsort von Subjektivität und Freiheit, den sowohl Kant als auch Rousseau und auch alle anderen Aufklärungsphilosophen nicht angeben, sondern eben nur mystisch beschwören können. Hier deutet sich also schon an, dass die männlich-bürgerliche Selbstherrschaft verleugnete Voraussetzungen hat, die im Geschlechterverhältnis liegen und damit die postulierte Unabhängigkeit untergraben. Doch die bürgerliche Selbstherrschaft ist eben in sich selbst schon zerrissen, denn der Gesellschaftsvertrag, damit erzähle ich euch bestimmt nichts Neues, ist eben bürgerliche Ideologie. Die Schließung von ihm als allgemeiner Willensakt ist nie Wirklichkeit gewesen, sondern beschreibt eben nur eine Rückprojektion der staatlichen Herrschaft, indem diese dann eben als bewusster, intentionaler Akt erscheinen kann. Der Staat kann so als Ergebnis und nicht als Bedingung bürgerlicher Herrschaft erscheinen. Die Grundlage dieser Konstellation ist, dass das bürgerliche Subjekt nicht nur Citoyen, also Staatsbürger ist, sondern mit Notwendigkeit und auch noch eigentlich viel unmittelbarer Bourgeois ist. Also Privateigentümer als Privateigentümer dazu verdammt ist, selbstgewillte Zwecke zu setzen, sie eigenwillig zu verfolgen und nach eigenem Vorteil zu handeln, was unterm Kapital natürlich nichts anderes bedeutet, als sich selbst in andere zu verwerten. Diese praktische Vernunft des Privateigentümers, und das haben alle Aufklärungsphilosophen inklusive Rousseau und Kant gewusst, würde aber selbstzerstörerisch werden, wenn ihr keine Grenze gesetzt werden würde. Denn aus praktisch vernünftigen Gründen gibt es keinen logischen Grund, warum das bürgerliche Einzelsubjekt Rücksicht auf den Willen von irgendjemand anders nehmen sollte, um den eigenen Vorteil zu verfolgen. Nur würde das gleichzeitig dann die eigene Selbstbestimmung untergraben, weil die dann ja wiederum von anderen ignoriert werden kann. Diesen Widerspruch zwischen der potenziell zerstörerischen praktischen Vernunft und der transzendentalen Vernunft, die Autonomie und Freiheit garantieren und real verwirklichen soll, kann die bürgerliche Vernunftphilosophie nicht auflösen. Ihr bleibt im Rahmen der Vernunft nur die vorgezeichnete Projektion des Gesellschaftsvertrags, also die Verkörperung einer allgemeinen Vernunft im Gesetz des Staates. Will sie sich nicht auf die in jedem Einzelnen zu findende, auf das in jedem Einzelnen zu findende Gesetz der Moral verlassen, das nach den Worten Kants auch nur eine Tatsache der Vernunft ist. Also eine Setzung im Sinne eines Basters ist halt so. Vernunft wird so genau das, was sie angeblich aufheben soll, eben eine heteronome, dem Subjekt auch fremd gegenüberstehende Gewaltinstanz. Die in sich widersprüchliche Vernunft braucht also ihr anderes, um den Staat garantieren zu können, und das ist Liebe. Ich zitiere Rousseau. Als ob die Liebe, die man für seinen Nächsten fühlt, nicht das Prinzip der Liebe wäre, die man dem Staat schuldet. Als ob das Herz sich nicht durch die kleine Heimat, die Familie der großen Anschlüsse, als ob es nicht der gute Sohn, der gute Vater wäre, der den guten Bürger ausmacht. Andrea Thomann kommentiert das mit: Im bürgerlichen Staat wird also die Liebe zum Staat nicht unmittelbar erwartet, sondern über die Liebe in der Familie vermittelt. So schafft die bürgerliche Gesellschaft, in der die staatliche Herrschaft verinnerlicht wird, eine viel engere Anbindung an diese als frühere Herrschaftsformen, die allein auf Gewalt und Unterdrückung setzen. Insofern ist Klaus Teweleits gern zitierten Bonmot, dass die Liebe zu Frauen und die Liebe zum Vaterland sich für Männer gegenseitig ausschließen, genau falsch. Also das stimmt genau nicht, zumindest wenn man die bürgerliche Liebe und ihren einzigen, also die bürgerliche Institution der Liebe und ihren einzig legitimen Ort, die Familie, betrachtet. Ich versuche das bis hierhin Gesagte mal zusammenzufassen, weil das recht zentral ist. Die Selbstherrschaft der Bürger kennt eine abgespaltene geschlechtliche Voraussetzung, die in eine eigens geschaffene, also zweite Natur verlagert wird und einerseits abgespalten und andererseits als harmonische Bindung innerhalb der Verhältnisse selbst erscheint, als Liebe und als Familie. Neben dem ist die bürgerliche Selbstherrschaft aber auch schon in sich zerrissen, weil die Realität der Bürger, weil die Realität bürgerlicher Selbstherrschaft auch immer gleichzeitig Schein ist. Real ist sie zwar insofern, weil das bürgerliche Subjekt bei Strafe seines Untergangs eigene Zwecke setzen muss und sie rational verfolgen muss. Schein ist sie aber insofern, weil das bürgerliche Subjekt damit die Herrschaft des automatischen Subjekts, also gemeint ist das Kapital, jedes Mal wieder erneuert, was sich eben jeder individuellen und kollektiven Willenssetzung entzieht. Genau, real ist die Selbstherrschaft, ist die autonome Selbstherrschaft, weil das bürgerliche Subjekt mit eigenem Willen eine allgemeine Gewaltinstanz mitgestaltet, also den Staat, die dafür sorgt, dass sein Willen, letztlich natürlich sein Eigentum, nicht willkürlich verletzt werden kann. Schein ist sie aber, weil der Staat nicht erst durch diesen bewussten Willensakt entsteht, sondern andersherum, ein eigener Wille des Bürgers erst möglich wird, durch die Unterwerfung unter ein allgemeines Gesetz und eine allgemeine Gewalt, die die Rationalität der Verhältnisse und damit die widersprüchliche Einheit von praktischer und transzendentaler Vernunft garantiert. Und es ist dieser reale Schein, dass die politische Form als etwas Eigenständiges neben die einzelnen Subjekte, ihre libidinöse Vereinigung in der Familie und das Kapitalverhältnis tritt, obwohl diese drei doch erst durch die politische Form synthetisiert werden, die man als Staatsfetisch bezeichnen kann. Diese Gleichzeitigkeit von Vernunft und Mythos, Einsicht und irrationalem Bekenntnis, die das bürgerliche Subjekt zerreißt und die Schaffung einer gesellschaftlichen Natur als Voraussetzung hat, ist es dann auch, die das Verhältnis von Staat und Nation eben bestimmt. Denn wie das Subjekt den Ort seiner mystischen Natur erst schaffen muss, um sie dann aktiv zu verwirklichen, kennt ja auch der Staat eine Natur, die er nicht ergründen, aber sehr wohl verwirklichen muss. Und das ist eben die Nation, der mystische Ursprungsort des allgemeinen Willens und die Ewigkeit der Tradition, die den Staat aus dem Himmel der Abstraktionen eben in die konkrete Realität holt. Als eben konkreten als Nationalstaat. Die Aufklärungsphilosophie weiß dabei noch über diese Gleichzeitigkeit von Vernunft und Mythos. Also sie ist ein Mythos der Vernunft. Das heißt, die Aufklärungsphilosophie kann zwar die Grundlage ihrer eigenen Setzung nicht angeben, sie weiß aber wenigstens noch, dass sie einen aktiven gestalterischen Willensakt braucht, um diese, um den Staat eben in die Realität zu versetzen. Also der Gesellschaftsvertrag ist ja eine Form, die noch was vermittelt. Aber trotzdem ist es halt eben ein Mythos, weil sich gedacht, also weil es eben diese Projektion gibt, dass erst der Gesellschaftsvertrag abgeschlossen wird und dann ist der Staat, und in der Realität ist es natürlich genau andersrum, beziehungsweise, also es ist einfach nur eine Unterwerfung unter diesem, das Gesetz des Staates. Dieses noch rudimentär vorhandene Reflexionsbewusstsein der bürgerlichen Klasse, das in der Aufklärung noch vorhanden war und bis heute im liberalen Bewusstsein, das diesen Namen noch verdient, weiterlebt, ist in der deutschen Gegenaufklärung, die den deutschen Nationalismus und seine Verwirklichung, also die des Deutschen Reiches im 19. Jahrhundert ideologisch begleitet hat, von Anfang an verschwunden. Was auch das Spezifische am deutschen Nationalismus und der völkischen Ideologie ist. Die deutsche, sogenannte historische Schule des Rechts, begründet das Gesetz des Staates nämlich nicht durch einen kollektiven Willensakt, sondern rein auf der Tradition des Volkes, seinem sogenannten Volksgeist, also dem, was dann später Rasse, Blut und Boden genannt werden wird. Der Nationalstaat ist in der deutschen Ideologie nichts weiter als die Verwirklichung dieses Volksgeistes, womit die Nation als Mythos ohne Vernunft zu sich selbst gekommen ist. Alles muss ganz anders werden, damit es endlich wieder so wird, wie es schon immer war. Der Staat wird damit keine, wie auch immer, mythologisch verschwurbelte Vermittlung der Nation, wie sie die Unterscheidung eben von Inhalt und Form noch zulässt, die im Gesellschaftsvertrag angelegt ist, sondern der Staat ist die Nation. Er ist mit ihr identisch, ihr wesenshafter Ausdruck. Der Wille zum Staat ist in der deutschen Ideologie selbst willenlos geworden. Er hat sich selbst auf das reine Bekenntnis zur Nation reduziert und feiert sich selbst in der Identifikation mit der unentrinnbaren Gewalt des Schicksals. Damit wird tendenziell auch die Trennung von Einzel- und Kollektivsubjekt aufgehoben, die Vermittlung über den Gesellschaftsvertrag eben noch denkbar macht. Und so konstituiert sich auch die spezifisch deutsche Einheit von totaler Unterwerfung und totaler Selbstermächtigung, die uns dann später nochmal beschäftigen wird. Und aufgrund dieser Konstellation, einer ewigen Natur, die sich aber erst aktiv einen Platz in der Geschichte einräumen muss, ist die Nation wie das Geschlecht zeitlich in einem ständigen Paradox gefangen. Weil sie keinen Anfang kennen, an den wirklich zurückgekehrt werden könnte, erneuern sie sich im Modus des ewigen Beginnens und des ständig neuen Bekenntnisses zum Ursprungsmythos. Dieser in sich geschlossene Zyklus der zweiten Natur hat Judith Butler in ihrer Theorie in Bezug auf das Geschlechterverhältnis rekonstruiert. Butler kann sich aber nur noch Verschiebungen, keine Überwindungen dieses Verhältnisses vorstellen und unter anderem dadurch wird bei ihr die immer neu hergestellte ewige Gegenwart des Geschlechts nur aufgedröselt, aber letztlich in ihrer Geschichts- und Erfahrungslosigkeit affirmiert. Das, denke ich, ist besonders fatal, weil diese ahistorische Ewigkeit als stets neu einsetzende Gegenwart exakt der Position der weiblichen Natur entspricht, die die Aufklärung für Frauen beschwor und einrichtete. Für Männlichkeit hingegen und die Realität des Nationalstaats, welche zwar auch beide aus der mythologischen Ewigkeit herkommen, aber eben einen aktiven und konkreten Platz in der Geschichte brauchen, ist diese Gegenwart stets prekär. Männlichkeit und Nation können nicht einfach sein. Sie gibt es entweder noch nicht wirklich oder fast schon nicht mehr. Immer in Gefahr, nur ein Verblassen der Vergangenheit zu sein, niemals fähig, das Entschwinden in die Zukunft zu verhindern. Und deshalb entpuppt sich die gesellschaftliche Naturgeschichte der Männlichkeit sowie des Nationalstaats als Führersieg. Triumph und Verfall sind in ihr gleich ursprünglich. Denn, Zitat Rousseau, es geht mit den Sitten eines Volkes so wie mit der Ehre eines Mannes, die ein Schatz ist, der bewahrt werden muss, die man jedoch nicht zurückgewinnen kann, wenn man sie einmal verloren hat. Die Nation, die der Staat verwirklichen will, ist ab dem unerfindlichen Grund ihrer Ewigkeit tendenziell schon immer dem Untergang geweiht und formet damit immer wieder auf, sie immer wieder neu in die Geschichte zu setzen. Ewig begleitet ist sie dabei von der Dekadenz, dem Verfall der Zivilisation an sich selbst, der die Nation und nicht zufällig eben die Männlichkeit zersetzt. Am deutlichsten ausbuchstabiert hat das wiederum Machiavelli, der das Wesen der Verfassung als ewig von zwei metaphysischen Prinzipien gekennzeichnet sieht. Die politische Tüchtigkeit Virtu, abgeleitet von dem Wort Vir, Mann, und ihr Gegenprinzip des politischen Verfalls, Fortuna, personifiziert von einer weiblichen Göttin der Krise. Die einzige Möglichkeit, der zersetzenden Verweiblichung von Fortuna zu entkommen, ist die Selbstdisziplinierung aller Subjekte im Sinne der Virtu, die sich aber letztlich in den schon genannten Führerfiguren, den sogenannten Uomoso Virtuoso, manifestiert. Machiavelli, der im Gegensatz zu Rousseau überhaupt kein Problem mit anderen Herrschaftsformen als Demokratie hatte, hat sich vorgestellt, dass eigentlich jede Herrschaftsform nach einer gewissen Zeit der zersetzenden Macht von Fortuna erliegen muss, weswegen dann immer wieder ein neuer männlicher Zeugungsakt vonnöten ist, der dann in einem anderen Modus der Herrschaft sozusagen beginnt. Diese Vorstellung ist euch heute vielleicht noch so als Internet-Meme bekannt. Das sind dann immer so vier Bilder, die untereinander gepostet werden, mit jeweils einem Satz pro Bild. Und diese Sätze sind eben: Hard times create strong men create good times create weak men create hard times. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung von dieser Vorstellung. Beim Machiavelli ist es ein ganz klein bisschen intellektueller und vor allem folgt es einer ganz festen Abfolge. Also erst kommt Alleinherrschaft, dann kommt Oligarchie, dann kommt Demokratie und dann wieder Alleinherrschaft. Und ich erzähle euch das so kleinteilig, weil, wie Andreas Kemper dankenswert herausgearbeitet hat, beziehen sich alte und neue Nazis immer wieder auf diese Theorie von Machiavelli, also zum Beispiel Karl Schmitt, der Rechtstheoretiker des Dritten Reiches, aber eben auch Björn Höcke in seinem im letzten Jahr erschienenen Buch Niemals zweimal in den gleichen Fluss, oder so heißt das, in dem er das letzte Verfallsstadium der Demokratie eben mit Machiavelli ausruft, was natürlich in der Logik, die er benutzt, heißt, dass das nationale Wesen durch die Herrschaft eines Alleinherrschers eben geschehen muss. Also es ist irgendwie auch banal für einen Nazi, Deutschland braucht halt einen neuen Führer, ist das so banale wie eben barbarische Fazit von Höcke, der, Zitat, als alleiniger Inhaber der Staatsmacht ein zerrüttetes Gemeinwesen wieder in Ordnung bringen kann. Gar nicht banal, sondern eher von Interesse, finde ich aber den Begründungszusammenhang von Staatlichkeit und Geschlecht, an den Höcke hier anschließt. Die Virtu, das männliche Prinzip der Tüchtigkeit, das Höcke hier von Machiavelli herbeizitiert und das der neue deutsche Führer in Tateinheit mit der Staatsmacht verkörpern soll, hat bei Machiavelli nämlich auch eine Personifikation, und zwar in Herkules, dem griechischen Helden. Das ist naheliegend, stellt auch der griechische Held das Idealvorbild des bürgerlichen Subjekts dar, vor allem in seinem Aspekt der Selbstdisziplinierung. Im wohl bekanntesten Gemälde zum Thema der Dekadenz, genauer zu der des Römischen Reiches von Thomas Couture aus dem Jahr 1847. Und jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich Ahnung von Kunst habe, das ist einfach das erste Bild, was man findet, wenn man das bei Wikipedia oder Google eingibt, sind es eben die kalten Augen der Statuen griechischer Helden, die, auf die nicht nur sexuellen Ausschweifungen entblößter Römer und Römerinnen herabblicken und so eben die Bildsprache, wie eben diese steinernen, fest disziplinierten Vorbilder von ihren Nachkommen besudelt werden. Wie der griechische Held zu seiner Virtu, seiner Disziplin kommt, haben Horkheimer und Adorno in ihrer Schrift zur Dialektik der Aufklärung versucht, psychoanalytisch zu ergründen. Die bürgerliche Selbstherrschaft, die ich euch bis hierhin als Grundlage für den modernen Staat vorgestellt habe, wird dort psychoanalytisch auf das Subjekt bezogen und am Mythos des Odysseus verhandelt. Odysseus muss sich da im Laufe seiner Abenteuer selbst fesseln, um der tödlichen Gefahr der Lockung von weiblichen Naturwesen zu entgehen. Nur erscheint der Held hier nicht mehr als Vorbild, sondern als zutiefst verstümmeltes Wesen grundfalscher Verhältnisse. Aus dieser Passage stammt dann auch ein Zitat, was wahrscheinlich 90% von euch schon absolut zu den Ohren raushängt. Aber manche von euch kennen es vielleicht noch nicht und deswegen lese ich nochmal vor. Das geht so: Furchtbares hat sich die Menschheit antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Jetzt ist die Frage, was ist dieses Furchtbare, was sich da wiederholt? Wie genau konstituiert sich Männlichkeit und die bürgerliche Selbstherrschaft psychoanalytisch? Allzu oft wird diese Frage rein ödipal beantwortet. Von Freud selbst bis zu neueren feministischen Analytikerinnen wie Judith Butler geht es, wenn es um die Geschlechterdifferenz geht, maßgeblich um die phallische Phase und den darin stattfindenden Ödipuskomplex. Das ist auch insofern einleuchtend, weil das Individuum und seine bis hierhin entwickelten Partialtriebe dort unter dem Druck stehen, sich ein sozial anerkanntes, gerichtetes Begehren mit korrektem Sexualobjekt und komplementärer Körperidentifikation zu verwandeln. Also kurz cisgeschlechtliche Heterosexualität. Und es wäre naheliegend, auch vor allem hier nach den libidinösen Bindungen des Subjekts an den Staat zu suchen. Ist es doch, wie erwähnt, die heterosexuelle Familie, die die Liebe zu den Verhältnissen vermittelt. Gern übersehen dabei wird aber, dass die Errichtung von Triebstrukturen immer eine nachträgliche Umarbeitung ist und so das ödipale Drama der Heterosexualität, das Einsetzen des Genitalprimats und die Verkörperung der Geschlechtsidentität, was alles Merkmale der phallischen Phase sind, nur zu verstehen sind als spezifische Integration und, wie wir sehen werden, Verwerfung der bis hierhin etablierten Erfahrungen und Partialtriebe. Also bezogen auf unseren Gegenstand heute, analysierte Klaus Teweleit in Männerfantasien am eindrücklichsten die präödipale Geburt des identischen Ichs über die Abgrenzung zur Mutter und die männliche Körperkonstitution. Die mit Angewiesenheit fließenden und umstrukturierten verbundene Weiblichkeit suchten die von ihm analysierten soldatischen Männer in einem mit Gewalt abgegrenzten Körperpanzer im Inneren einzuschließen und im Äußeren zu kontrollieren und zu unterwerfen. Das ist eine Form von Herrschaft, die Teweleit in der politischen Form des Faschismus verwirklicht sieht. Während er maßgeblich da auf die orale Phase geschaut hat, will ich heute auf die Rolle der analen Phase eben schauen und die nochmal eine sehr spezifische Verknüpfung von Individuation und Körperkontrolle zeitigt, also ausgezeichnet ist. Hier im groben Alter von ungefähr 18 Monaten bis 4 Jahren Verlässt das Kind endgültig das vorher noch rudimentär bestehende Gefühl einer fließenden Einheit von innen und außen. Ich, andere und Welt transformieren sich zunehmend zu einem umrissenen Ich, das anderes um sich zunehmend als außenstehende Objekte begreift. Das Kind entsteht hier für sich als Person und nimmt voran auch die primären Bezugspersonen nicht mehr als erweiterte Teile von sich oder als isolierte Objekte wahr, also zum Beispiel die Mutterbrust, sondern als eigenständige Person, zum Beispiel dann die Mutter, die dann als andere erscheint. Vermittelt ist das über das Erlangen der Fähigkeit, die eigenen Muskeln bewusst anzuspannen. Das wird benötigt, um auf die neu entdeckten äußeren Objekte Einfluss zu nehmen, was allgemein in der analen Phase libidinös besetzt wird. Und erlebt wird das eben vorrangig dort, wo all diese Elemente zusammenfallen, bei der Ausscheidung von Exkrementen, deswegen der Name anale Phase. Denn die eigenen Fäkalien können durch die gewachsene Kontrolle über die Schließmuskulatur lustvoll ausgestoßen und einbehalten werden und so als eigene Objekte erschlossen werden, die die Grenze des gerade erst entstehenden Ichs markieren. In der Auseinandersetzung mit dem Exkrement, dem Äußeren, das eben noch im Inneren des Selbst war, ja sogar ein Teil des Selbst ist, wird die neue Unterscheidung zwischen Ich und Welt über die Kontrolle des Körpers erschlossen. Damit hört der Körper auf, ausschließlich somatisch zu sein, sondern wird von nun an selbst vorgestellt, es als Objekt des Ichs erkennen und kontrollierbar. Das Selbst kann sich also selbst begreifen, wird sich wortwörtlich selbst zum Begriff. In der Philosophie Hegels ist diese Entstehung des Selbstbewusstseins als Negation des Körpers über den Geist beschrieben. Hegels positiver Dialektik folgen, geschieht dies zwar irgendwie widersprüchlich, läuft dann aber im Endeffekt auf eine positive Identität hinaus, weil der Geist den Körper, der seine Substanz bildet, aufhebt. Person und Körper, Willen und Leib werden so untrennbar eins als, Zitat Hegel, organischer Ausdruck des Geistes. Soweit zumindest das bürgerliche Selbstbewusstsein als selbstherrlich und identisches. Lou Andreas Salome, das ist eine theoretische Psychoanalytikerin und Zeitgenossin Freuds, von der er einige Gedanken zur analen Phase übernommen hat, schrieb schon 28 Jahre vor dem Erscheinen der Dialektik der Aufklärung ein Essay, Anal und Sexual heißt das, das könnt ihr auch online finden und nachlesen, in dem sie die Herausbildung des identischen Ichs als ambivalenten Prozess der Selbstentzweiung beschreibt. Dort geschehe, Zitat, eine eigentümliche Tat, eine Tat wider sich selbst, weil das Kind die neu entdeckte Lust an der eigenen Leiblichkeit gleichzeitig als Vorgang der Selbstentfremdung erfährt. Denn die Herausbildung des Ichs wird begleitet mit Anforderungen und Verboten, die das Ich wiederum erst als Abgegrenztes konstituieren. Individuation ist nämlich nicht nur Eigenständigkeit und Selbstermächtigung, sondern auch das schmerzhafte Aufgeben der körperlich fließenden Grenzenlosigkeit, was eine wortwörtliche Entfremdung von den primären Bezugspersonen und dem eigenen Körper bedeutet. Alle diese Elemente werden auf Bezug auf die Körperkontrolle äußerst konflikthaft zugespitzt. Das Kind kann nicht nur den eigenen Körper für sich erschließen, es soll, es muss. Also um das vielleicht mal so ein bisschen zu bebildern, ihr kennt vielleicht diese vulgär-psychologische Bezeichnung Trotzphase, in der halt eben auch die Sauberkeitserziehung meistens fällt, wo eben genau dieser unkontrollierte Ausfluss von Fäkalien ganz stark mit Tabus und Verboten und disziplinarischen Maßnahmen sozusagen angegangen wird. Für Andreas Salome ist es, Zitat, dieser Verbotszwang, der mithin unser Erwachen zu uns selbst gewissermaßen einführend begleitet, als stets weiterreichende Selbstnegierungsleistung. Zitat Ende. Die Entstehung des Selbst und seines Bewusstseins wird hier also nicht mehr als integrierende Aufhebung des Körpers beschrieben, sondern als angewiderte Abwendung, die maßgeblich von Gefühlen des Ekels und der Scham begleitet wird. Diese werden von da an den eigenen Körperstoffen gegenüber empfunden, aber auch fehlende Selbstkontrolle und Abgrenzung werden so tabuisiert. Grenzenlose Hingabe und Rezeptivität bleiben zwar verführerisch, erscheinen aber nun als regressiv, weswegen die Sehnsucht nach ihnen unter massivem Energieaufwand abgewehrt werden muss. Dieser im Kern masochistische Akt gegen sich selbst und die Möglichkeit der Verführung wird dann aber als Identifikation mit dem Verbot letztendlich als ich-stärkende Lust an Kontrolle integriert. Der sogenannte Analsadismus entsteht, der die Basis für Selbstdisziplin und Objektherrschaft bildet. So erlangt das Selbst in der analen Phase Herrschaft für sich, über sich und gegen sich, als libidinös besetztes Subjekt-Objekt-Verhältnis in sich. Ja, Autonomie und Unterwerfung sind gleich ursprünglich und Horkheimer, Adorno werden dazu schreiben, und je größer die Lockung wird, umso stärker lässt er sich fesseln. Denn wenn die beiden vom bürgerlichen Subjekt sprechen, meinen sie, wie im Zitat schon angedeutet, ein idealtypisch männliches, das auch normalerweise in der Psychoanalyse immer als idealtypisch männliches beschrieben wird. Und was ich versuche damit plausibel zu machen, ist, dass die anale Phase der zentrale Schauplatz der Bedingungen zur Selbstherrschaft des bürgerlichen Subjekts ist, den die kritische Theorie beschrieben hat. Die Betonung liegt hier aber bitte auf dem Wort Bedingungen, denn das identische, abgegrenzte Ich der analen Phase ist nicht die ausgeführte Realität dieser Herrschaft. Die anale Phase ist zwar in den Worten Salomes die Etablierung des Besitz an sich selbst, der sich nur ausdrücken kann an selbstgegebenem Gesetz, aber damit ist der Wille für sich gemeint, also kein gesellschaftlich durchgesetzter Wille. Hier geht es noch nicht um das Gesetz des Staates. Ebenso wenig ist der Körper als das erste Eigentum des Bürgers im Sinne einer Ware zu verstehen. Der eigenwillige Zugriff auf den Körper und darüber hinaus das eigene Ich, das heißt, sich selber über den Willen zu haben, ist aber die Voraussetzung für beides. Warenbesitz und Staatsbürgertum. Der Körper selbst ist eigentlich eine gesellschaftliche Immanenz. Als gesellschaftlich aktiv erweisen kann er sich erst durch seine Entäußerung durch den Willen, also im bürgerlichen Sinne in der Arbeit und in der Pflicht. Das Selbstbewusstsein als Realabstraktion vom Körper ist also die Voraussetzung für die Realabstraktion des Werts. Die bürgerlich aufgeklärte Rechtsphilosophie hat dies schon gewusst. In ihr ist es unvorstellbar, den Körper eines anderen willkürlich zu verletzen oder auch nur zu nutzen, ohne den Begriff der Person selbst aufgeben zu müssen. Deswegen ist übrigens auch die körperlichste Arbeit im Kapitalismus keine Arbeit des Körpers, weil nicht der Körper da etwas tut, sondern nur die bürgerliche Person nutzt ihren Körper, also in den Worten Marx, verausgabt Muskeln, Hirn, Nerv, um eben die wahre Arbeitskraft zu generieren. Abgesichert wird das durch ein Willensverhältnis zwischen den Einzelnen, das vom allgemeinen Willen, also vom Staat, garantiert wird. Und die Form dafür ist der Vertrag. Hierfür kennt die Aufklärungsphilosophie nur zwei Ausnahmen, die rassistisch legitimierte Sklaverei und die geschlechtliche Pflicht, das heißt die Vereinigung zwischen Mann und Frau, der ja eben jener Wille, der ihr erlauben würde, sich selbst und damit den eigenen Körper zu besitzen, abgesprochen wird. Und insofern ist es überhaupt kein Versäumnis des bürgerlichen Rechts, dass Vergewaltigung in der Ehe, solange keine Straftat war, oder dass der explizit geäußerte Wille ein Kriterium ist, um Sexualstraftaten zu bewerten. Das ist in dieser Logik nur konsequent. Was Weiblichkeit mit Analität teilt, ist ihr Schicksal als begriffs- und damit geschichtslose Voraussetzung männlich-bürgerlicher Subjektivität. Sie sind, frei nach Koretzky, nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen, sondern so sehr in ihr drin, dass sie kein von ihr emanzipiertes Individuelles bilden. Und zugespitzt könnten wir sagen, dass wir damit den mystischen Ursprungsort von Subjektivität an sich gefunden haben, den Rousseau und Kant so verzweifelt gesucht haben. Das ist ein Arschloch. Die Angst vorm inneren Verfall, vom sich selbst verlieren durch fehlende Selbstdisziplin, die sich auf Staats- und Nationenebene als Verweiblichung darstellt, zeigt sich so als genuin anale Angst. Vermittelt ist sie schon wie angedeutet über die Familie, also die geschlechtliche Arbeitsteilung. Denn der Abtrennungsprozess des identischen Ichs, sein Fremdwerden vor sich selbst und der primären Bezugsperson, ist empirisch in den allermeisten Fällen die Fremdheit von der Mutter. Und darüber vermittelt die Fremdheit von Weiblichkeit an sich. Die eigenen Regungen, die an die fließende Grenzenlosigkeit gemahnen oder die sich diese sogar ersehnen, erscheint deshalb auch als weiblich, was im Umkehrschluss bedeutet, alles was verweiblicht, ruft auch die Gefahr des Rückfalls in ein nicht identisch dezentriertes Stadium auf, bedeutet also innerliche Auflösung. Die Mutter und darüber vermittelt Weiblichkeit an sich wird so als nicht mehr eigenes, sinnbildlich für die Lockung, aber vor allem die Gefahr einer vorbegrifflichen Ungeschiedenheit. Das hat schwerwiegende Folgen für die Identifikationsprozesse des Subjekts. Denn der Junge, der unter der patriarchalen Norm ja keine Frau sein darf, muss hier schon präödipal realisieren, dass er nie seine Mutter wird sein können und dass die Ununterscheidbarkeit mit ihr, die die absolute Identifikation ja bedeuten würde, seine frisch gewonnene Autonomie untergräbt. Diese Selbstentfremdung kann er aber als Identifikation mit Männlichkeit, dem Nicht-Frau-Sein, integrieren. Dass sich mit der Identifikation mit dem Verbot, also dem, was ich als Analsadismus vorgestellt habe, verknüpft. Letztlich bleibt ihm noch der Ausweg, seine analen Konflikte in das Objekt Weiblichkeit zu projizieren, das eben nicht zufällig von der analen Nichtdefinierbarkeit geprägt ist und deshalb, wenn es fixiert werden soll, zwischen den analen Extremen hin und her springt. Absolute Reinheit oder absoluter Schmutz, Heilige oder Hure. Dem Mädchen hingegen bleibt nur die unwillig ambivalente Identifikation mit der Mutter und ihrer Weiblichkeit, die an sich selbst Eigenes und Fremdes zugleich bleibt, weswegen sich ihr Analsadismus nicht abgrenzend nach außen und innen, sondern viel eher gegen sich selbst wendet. Also wäre jetzt noch einen ganzen Vortrag wert, irgendwie über die Implikationen, also die ganzen Körperimplikationen durchzuspielen und das auch für beide Geschlechter zu machen, also auch für Weiblichkeit, warum die Vulva so oft als Loch zum Beispiel symbolisiert wird oder als Scham bezeichnet wird und so. Dafür haben wir sozusagen heute keine Zeit, aber wenn euch dieser Aspekt von der nach innen gewendeten Aggression, die eben nicht zur Selbstherrschaft und Objektbildung fähig gemacht wird, interessiert, dann kann ich euch sehr einen Artikel von Koschka Linkerhand empfehlen über Angst, Aggression und Feminismus. Der ist in Feministisch Streiten veröffentlicht worden und auch in der Phase 2 in der Ausgabe über Angst. Die Nummer weiß ich gerade nicht. Genau, wie dem auch sei. Nur vor diesem Hintergrund ist die Errichtung der verkörperten Geschlechterdifferenz, also des Genitalprimats, und damit die männliche Identität mit dem Phallus, der ödipalen Phase gefestigt wird, zu verstehen. Der Phallus zeichnet sich nämlich präzise durch die einseitige Auflösung der Konflikte und Widersprüche der analen Phase aus. Er bedeutet Autonomie ohne Abhängigkeit, aktive Gestaltung ohne passive Hingabe und aggressive Selbstbehauptung ohne rezeptive Sorge um sich selbst und andere. Die sadistisch-aggressiven Anteile aus der analen Phase verschmelzen im Phallus und somit mit dem Ich des Jungen, dessen Penis nach der patriarchalen Norm ja nicht nur die Geschlechterdifferenz und den Phallus symbolisiert, sondern diese bestimmend verkörpert, also mit identischem Anspruch ist. Seine Eigensinnigkeit kennt hier weder Entzweiung noch Verschmelzung. Der anale Ursprung der Autonomie und der höchst widersprüchliche und intersubjektive Herausbildungsprozess, der massiv von Sehnsucht, von Hingabe und von Abhängigkeit von eben empirisch meist weiblichen Bezugspersonen geprägt ist, wird vollkommen verdeckt durch das Phantasma einer aus sich selbst geschöpften Verfügungsgewalt über sich und die eigene Natur. Souveränität. Souveränität ist also vor allem fallisch zu verstehen. Die Angst vor ihrem Verlust ist konkret Kastrationsangst. Phallus und Anus sind die Antipoden von der Souveränität, weswegen der wohl konkreteste und greifbarste und symbolisch aufgeladenste Ausdruck der männlichen Angst vom Souveränitätsverlust die Penetration des eigenen Anus ist. Überdeutlich wird das im männlichen Schwulenhass, der homosexuelle Männer ja als Verweiblichte wahrnimmt und hasst und sich in der Regel in seiner obsessiven Fixierung auf empfangenen Analsex ergeht. Die Bedeutung des Phallischen ist dabei so übermächtig, dass selbst der Sex als Mann mit Männern nicht ausreicht, um das ausschlagende Kriterium für die verweiblichende Homosexualität zu sein. Oder wie es eben der Spruch, der auf keinem deutschen Schulhof fehlen darf, so banal wie barbarisch zusammenfasst, schwul ist nur der, der sich ficken lässt. Feministische Psychoanalytikerinnen verweisen schon lange darauf, dass der Phallus nicht in der Hand des Jungen ist, also gerade nicht vom Penis haben garantiert werden kann, sondern eher als eigentümlicher Fetisch erscheint. Wie Männlichkeit überhaupt ist der Phallus prekär und muss sich immer wieder in der Konkurrenz auf den Anspruch auf ihn beweisen. Dieses Als-Ob der Souveränität wiederholt sich dann nachträglich in der Autonomie des bürgerlichen Subjekts, für das Phantasma widerspruchsfreier Souveränität eben immer nur das bleibt. Ein Phantasma. Denn das Sich-Selbst-Gehören, die Verfügung über sich, das tatsächliche Identischsein über die Kontrolle der inneren Natur mit dem Willen wird von seiner geschlechtlichen Voraussetzung untergraben, aber eben auch der inneren Zerrissenheit des Subjekts selbst. Denn die sich stets erneuernde Entsagung, die beständige Unterwerfung und Selbstentfremdung erkaufen dem bürgerlichen Subjekt zwar seine Selbstherrschaft, aber wie ich im ersten Teil des Vortrags versucht habe zu zeigen, ist diese Herrschaft immer auch nur Schein. Schlimmer noch, sie ist ja sogar die Basis für die beständige Mündigung und Unterwerfung. Denn was die Gesamtheit der einzelnen bürgerlichen Willen der Subjekte ja stets erneuern, ist eben die Herrschaft des Kapitals, des automatischen Subjekts, das sich jedem Willen entzieht. So erneuert gerade der wortwörtliche Self-Made Man des kapitalistischen Patriarchats die Herrschaft, die ihn tagtäglich zum armen Würstchen degradiert. Es folgt ein Zitat. Potent kann dieser Mann von da an nur sein, schrieb Klaus Thierweleit in Männerfantasien, solange das System, in dem er aufstieg, potent ist. Sein Schwanz eine Attrappe im Namen des Gesetzes. Da es der Staat ist, der, wie ich versucht habe im ersten Teil zu zeigen, der für die Rationalität der Verhältnisse bürgt und sie vermittelt, letztendlich die Selbstherrschaft der bürgerlichen Subjekte synthetisiert, vermittelt er auch letztendlich das Phantasma der Souveränität. Widersprüchlicherweise ist es ja aber gerade der Staat selbst, der die Selbstherrschaft der bürgerlichen Subjekte auch untergräbt. Aus diesem Dilemma kennt das Souveränitätsphantasma nur zwei Auswege. Und einmal ist das eben die absolute Abwesenheit des Staates. Da hat zum Beispiel Veronika Kracher sehr schön dazu gearbeitet, wie zum Beispiel in so postapokalyptischen Filmen so Männerfantasien verarbeitet werden, wo dann sozusagen die Abwesenheit einer großen gesellschaftlichen Ordnung es Männern endlich erlaubt, als sozusagen einsame Wölfe und Bandenführer endlich wieder richtige Kerle zu sein und eben Frauen in einer ganz direkten Gewalt meistens zu versklaven. Und der andere Ausweg, der historisch sehr viel prominenter ist, ist eben die Identifikation mit dem Staat. Genau, mit dem Staat als Souverän, der in der absoluten Verfügungsgewalt über sich, die Subjekte und sein Kapital. Dass der Staat schon bei Rousseau als politischer Körper beschrieben wurde, ist vor dem Hintergrund des Zusammenhangs von Souveränität und Alanität nicht als Zufall zu verstehen. Wobei der Aufklärer Rousseau noch einen rein geistigen und vermittelten Begriff des Staates und der Identität des Subjekts mit ihm hatte. Die deutsche, also völkische Ideologie hingegen, ist zum Zeitpunkt ihrer historischen Verwirklichung, also im Nationalsozialismus, aber schon durch die Dialektik der Aufklärung hindurchgegangen. Hinter ihr liegen vor allem zwei Prozesse. Einmal ist das die Biologisierung des Geistes, also die Verobjektivierung von gesellschaftlicher Natur, das heißt die Verwandlung von Volksgeist in Rasse, von Charakter zu Genom und von weiblicher Natur zu Gebärfähigkeit. Und andererseits liegt hinter ihm eben das, was Adorno mal die veränderte organische Zusammensetzung des Individuums genannt hat. Das heißt, die Verwandlung von allen Nicht-Identischen im Menschen in reines Material für Kapital, Staat und Subjekt. Und deshalb war es eben erst der Nationalsozialismus, der die körperliche Dimension der Souveränität im schlechtesten Sinne zu sich selbst kommen ließ. Der Volkskörper, der leibhaftige Souverän. Was mit Rousseaus Volonté Générale begann, endete im Triumph des Willens der Volksgemeinschaft. Souveränität findet das zwischen Selbstherrschaft und Entmündigung gefangene Subjekt hier in der Selbstintermächtigung als vollkommene Unterwerfung, der reinen Verfügbarkeit für den nationalen Staat und eben damit auch das nationale Kapital. Denn das Souveränitätsphantasma muss ja stets mitverdrängen, dass auch der Staat das Kapitalverhältnis nicht beherrscht, sondern der Form nach es eigentlich nur lokal verwaltet. Der Widerspruch von Bourgeois und Citoyen ist in der Volksgemeinschaft aufgehoben, weil individueller und allgemeiner Wille widerspruchsfrei in der in sich geschlossenen Souveränität vereint werden. Zusammenfassend ist es immer noch Gewalt, die dem Staat stets als erste Bestimmung zugrunde liegt, die aber, wie ich euch versucht habe zu zeigen, in der Moderne nur in einer fetischisierten eigenen Form und in den Subjekten selbst als Libido und Disziplin wirkt. Es ist diese Gewalt, die vom narzisstischen Mordkollektiv an und für sich verwirklicht wird. Der apokalyptische Todeskampf der Volksgemeinschaft um die Neuschöpfung der Natur des Staates und damit auch seiner Männlichkeit richtet sich deshalb nicht nur nach außen gegen äußere Feinde, sondern vor allem und auch nach innen. Die Dekadenz, die den Volkskörper als Souverän aus Fleisch, Blut und Boden befällt, erscheint hier auch als Degeneration, die zur Jagd auf alles Entartete aufruft. Für die Rechte ist dieser Todeskampf ja gerade in voller Vorbereitung und ihnen ist unerträglich, dass der Staat, mit dem sie sich so gerne identisch zeigen würden, um voll loszulegen, noch nicht die Nation in ihrem völkischen Sinne ist. Wie ich versucht habe zu zeigen, ist diese Höchstlibidinose und vor allem ist es eine Höchstlibidinose und vor allem körperliche Angelegenheit. So steckt zum Beispiel in dieser schrecklichen Rede von Rapefugees eben nicht nur, dass Frauen zum Objekt der männlichen Ehre irgendwie degradiert werden, was natürlich schlimm genug ist, aber ich denke, da schwingt auch eine tatsächliche symbolische Angst von Männern mit, vergewaltigt zu werden, also symbolisch vergewaltigt zu werden, weil alle Männer, andere Männer ihre Grenzen übertreten und da verwischen sich sozusagen Staats- und Körpergrenzen und in sie eindringen und sie sich damit nicht mehr selbst haben, eben weil sie von fremden Männern genommen werden. Und dazu vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung, wie schon gesagt wurde, ich habe das erste Mal diese Thesen letztes Jahr im Januar in der Konkret veröffentlicht und kam mir dabei zwar begründet spekulativ vor, hatte aber doch ein bisschen das Gefühl, dass ich mich vielleicht ein bisschen so aus dem Fenster lehne irgendwie, aber leider ist ja aktuell die Realität immer gerade sehr viel dümmer und schlimmer, als man so erwartet. Und also ist es dann passiert, dass irgendwie 2 Wochen, nachdem ich das veröffentlicht habe, so eine E-Mail geleakt wurde von so einem AfD-Mann, Peter Böhringer heißt der, der sich sozusagen als empirischer Idealtyp angeboten hat für meine Thesen. In dieser Mail stand nämlich folgender Satz, ich zitiere Böhringer: Die Merkel-Nutte lässt jeden rein. Sie schafft das. Dumm nur, dass es unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. Die falsche Kastrationsangst, die dem Subjekt wie dem Volkskörper innewohnt, richtet sich gegen die Repräsentantin des Nicht-Identischen in der gesellschaftlichen Natur, die im Akt ihrer Beherrschung auch schon immer als verloren erscheint. Für Böhringer und andere RassistInnen wird dieser Verlust vor allem auf jene Männer projiziert, denen als Wilde zwar die bürgerliche Selbstherrschaft abgesprochen wird, die aber dafür zumindest vorgeblich mit ihrer Natur im Einklang leben können. Gehasst und begehrt wird an ihnen wie an den Frauen, dass sie den vermeintlichen Naturzustand nie verlassen mussten, also vorgeblich natürlich nur. Während der fremde Mann aus dem Körper bzw. dem Volkskörper eben ferngehalten werden muss, kann die Frau über die Liebe einverleibt werden. Als Objekt der phallischen Souveränität und Hüterin ihrer Voraussetzungen, also am konkretesten natürlich als Ehefrau und Mutter, darf sie Teil der Volksgemeinschaft bleiben. Auch wenn sie aufgrund der analen Ambivalenz jederzeit wieder den Wechsel von Heiliger zu Hure vollziehen kann. Unhintergehbar ambivalent und damit in den Volkskörper absolut unintegrierbar bleibt hingegen das Jüdische, das für die Zerrissenheit des bürgerlichen Subjekts und alle Widersprüche seiner Verhältnisse büßen muss. Das Jüdische verkörpert das reine Gegenprinzip zur organisch-nationalstaatlichen Souveränität. Die Kunst des Lebens ohne die Bestimmung durch den Mythos und das Schicksal und die allumfassende abstrakte Souveränität des Weltkapitals. Von Degeneration befreien lässt sich der Volkskörper deshalb letztlich nur im antisemitischen Vernichtungsprojekt, das bezeichnenderweise immer eben die Symbolform von Reinigung beträgt. Also die antisemitische Sprache steckt voll von Schmutz, Ungeziefer, Kakerlaken, die gesäubert werden müssen. Was eben den analen Charakter des Antisemitismus, den die kritische Theorie schon beschrieben hat, nochmal unterstreicht. Und ich denke, für uns heute ist es besonders interessant, weil der aktuelle Antifeminismus eben vor allem antisemitische Elemente enthält. In Anbetracht dessen gilt es, sich individuell und kollektiv auf die eigene Verhaftung in Souveränitätsphantasma zu besinnen und seine Wirkmacht nicht nur in einer abstrakten Kritik des Staates oder der Nation zu suchen. Lächerlich und im männlichen Sinne typisch für eine oft affekt- und körperfeindliche Linke ist die Annahme, dass man selbst von den libidinösen Bindungen an Souveränität befreit werde, über die ich heute gesprochen habe, nur weil man ihre widerlichsten Ausdrücke in der Haltung ablehnt oder intellektuell verstanden hat. Also insofern bringt dieser ganze Vortrag überhaupt nichts, ja, sondern bedient eigentlich eher eine Fantasie von der Souveränität des Begriffs über seinen Gegenstand. Das gilt natürlich vor allem für real existierende Cis-Männer, die ihre patriarchalen Widersprüche erst dann wirklich angehen können, wenn sie sich nicht nur mit ihrer Dominanz, sondern auch mit ihrem eigenen Leiden am Geschlecht, nicht nur mit Vernunft, sondern eben auch mit Leidenschaft begegnen. Was natürlich ziemlich viele verunsichernde und auch anstrengende Auseinandersetzungen bedeutet, aber überhaupt nicht heißt, dass es in diesem Prozess für die betreffenden Männer nicht auch emanzipatorische oder sogar lustvolle Momente geben kann oder darf. Also das war bei mir jetzt die längste Zeit meines Lebens auch nicht so, aber die meisten, vor allem heterosexuellen Cis-Männer, nehmen ja ein sehr trauriges Leben ohne empfangenen Analsex. Also irgendwie weder, also mit Männern sowieso nicht, aber auch nicht mit Frauen und noch nicht mal mit sich selbst. Aber ja, ich schweife ab. Denn letztlich geht es natürlich um die Bedingung der Möglichkeit für Souveränität, also den patriarchalen Kapitalismus abzuschaffen. Wer sich nur gegen Staat und Kapital, nur gegen Nation und Familie richtet, verfehlt die in sich gebrochene gesellschaftliche Totalität und den realen Schein der Autonomie, die sie den Menschen aufzwingt. Dafür braucht es radikale feministische Kritik und auch endlich wieder eine nennenswerte feministische Bewegung, die, da streite ich ja gerne für, auch eine profeministische Organisation an ihrer Seite haben könnte. Denn nur eine Selbstbestimmung, die männliche Souveränität überwunden hätte, wäre es wert, an und für sich verwirklicht zu werden. Danke, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen Dank, Kim, für deinen Vortrag. Und ich würde einfach mal probieren, die Fragerunde zu eröffnen. Gibt es Fragen zum Verständnis, zur Diskussion? Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zu der bürgerlichen Liebe. Ich fand, die hast du irgendwie so sehr schnell abgewirtschaftet, damit, dass du Rousseau zitiert hast. Und gesagt, dass die Liebe zu einem Sexualpartner sozusagen die Liebe zum Staat vorbereitet und auch das Leben als kapitalistisches Subjekt oder wie. Und da würde ich sagen, ist nicht die Liebe zu jemandem auch, hat das nicht auch so ein gegenteiliges Moment, nämlich dass man eben nicht als Bourgeois sich gegenübersteht, also dass es halt, dass es nicht das Vermittelnde des Werts gibt zwischen zwei Menschen oder auch mehreren Menschen in einer Familie, sondern dass man sozusagen eher, dass es eher eine Verschmelzung ist. Genau, da wollte ich fragen, ob du dazu Gedanken hast. Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall sozusagen ein utopisches Moment in der Liebe gibt, was auch bewahrenswert ist, was unter anderem in den Sachen liegt, die du jetzt gesagt hast. Aber ich denke, man sollte auch sehr vorsichtig damit sein, das sozusagen isoliert für sich zu betrachten, aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang und vor allem die geschlechtliche Arbeitsteilung, die ja darin liegt. Also weil meistens ist es ja der Job von einer Seite für diese Verschmelzung und die Abwesenheit von Zweck und von Zweckrationalität sozusagen zu sorgen und zu bürgen. Deswegen habe ich versucht zu betonen, dass es um die bürgerliche Institution von Liebe geht und eben den Ort der Familie. Und was da in der Familie eben geliebt wird, ist sozusagen die Ewigkeit der Verhältnisse selbst. Also Koretzki macht das dann auch an zum Beispiel an diesem Fortschreibungsgedanken, sich in den eigenen Kindern weiter verwirklichen zu können. Also sozusagen die eigene Person, aber eben halt eben auch ne, Keimzelle der Gesellschaft und so. Also die Verhältnisse und eben damit den Staat sozusagen in die Ewigkeit weiterschreiben zu können, sozusagen. Und ich denke, wenn man das nicht betrachtet, dann verliert eben die Liebe ihr utopisches Moment, weil sie eben, bis wir sozusagen was dagegen gemacht haben, immer eingehegt ist in patriarchale Verhältnisse. Gibt es weitere Fragen? Danke für den Vortrag. Vielleicht erst eine kurze Anmerkung zu dem, was vorher gesagt wurde. Ich glaube auch, dieses Verschmelzen ist ganz schwierig, weil so diese Krise, diese männliche Krise zwischen Autonomie und Abhängigkeit, die wird halt entweder aufgelöst in so einen Verschmelzungswunsch oder halt in die Vernichtung von Objekten, in dem Moment Frauen. Also ich glaube auch, diese Verschmelzung hat was ganz Schwieriges. Aber meine Frage wäre so ein bisschen, bist du bei der ganzen Auseinandersetzung auch bei Hegel und Rousseau und bei dem, was du jetzt hergeleitet hast, auch auf so einen Punkt gestoßen, warum Staat quasi immer als männlich und als Vater besetzt wird und sozusagen die Heimat als Mutter oder als weiblich ist? Kommt das da irgendwo vor, auch historisch? Also jetzt so, so direkt würde mir jetzt kein Zitat einfallen, wo das so direkt ist. Was man aber sehen kann, ist, dass, was auch in der Geschlechterforschung sozusagen immer wieder beschrieben wird, ist, dass seit der Aufklärung eigentlich die Symbolsprache immer ist, das Wesen der Nation ist weiblich. Also die Natur der Nation, das, was halt heute Heimat genannt wird, also irgendwie so dieses, was so dieser mystische Ort, der irgendwie immer gleich, immer schon war und immer gleich geblieben ist, dass der eigentlich immer weiblich symbolisiert wird und dass dann die sozusagen in die, sobald die Nation aktiv wird, eine Form hat, genau, deswegen ist sie dann halt männlich sofort. Also es ist immer Vaterstaat und Mutterland oder Mutterboden. Also das ist immer irgendwie die Symbolsprache und was. Also leider kann ich dir mehr nicht dazu sagen, außer dass das so ist, was ich auch unbefriedigend finde. Und ich, also deswegen arbeite ich mit Koretzki, weil ich finde, sie ist eigentlich eine der wenigen feministischen Theoretikerinnen, die das nicht einfach nur feststellen und halt irgendwie sagen, naja, das ist so, das wird halt irgendwie so symbolisiert, Kulturgeschichte irgendwie oder so, sondern die halt eben genau aufzeigen, was das auch materiell bedeutet oder also wie eben Weiblichkeit als ewige, sich immer wieder neu einsetzende Ewigkeit als gesellschaftliche Natur eben herstellt und was das mit Nationen zu tun hat. Genau. Also ich glaube, und wie ich schon angedeutet habe, ich habe gar nicht so viel Ahnung von Aufklärungsphilosophie. Das dürfte ich niemandem verraten, aber also sondern ich lese halt vor allem gerne Theoretikerinnen, die sich dann wiederum viel mit Aufklärungsphilosophie auseinandersetzen. Genau. Ja, also vielleicht über Persönliches. Es gibt noch ein Mikro, ja. Ich finde das immer interessant, auch zu gucken, was hat das für mein Leben, für Bedeutung, und ich denke, auch ich als Mann so, leide vielleicht besonders auch darunter, dass unter Sachzwängen und Kontrollzwängen, dass ich mein Leben bestimmterweise planen will, sei es jetzt finanziell oder soziale Angelegenheiten. Ich denke mal, das wäre meine Frage, ob sowas da auch gemeint ist oder dass ich was ganz besonders akkurat machen möchte. Und ich weiß eigentlich, dass das, oder beim Job auch so zum Beispiel, dass ich da bestimmte Vorgaben einhalten will, aber eigentlich weiß ich, es ist gegen meine Natur oder gegen meine Bedürfnisse. Und das ist halt, also für mich ist das auch dieser Widerspruch dann zwischen einerseits mich selbst ermächtigen oder diese Selbstherrschaft und andererseits ist es ja eigentlich gegen mich selbst und ist vom Staat vorgegeben. Und und dann kommt das noch mit der Familie mit rein, halt. Wenn ich mich gegen den Staat auflehne, gegen diese Arbeitsgesellschaft und solche Dinge, dann opponiert ja oft auch die Familie, wird man so zum schwarzen Schaf oder so. Wobei das vielleicht auch oft so eine eher oberflächliche Opposition ist, was du meintest. So. Also wir müssen in uns selber eigentlich noch viel mehr forschen und daran arbeiten. Also wenn ich jetzt sage, ich bin gegen Staat oder gegen Lohnarbeit, greift natürlich ein bisschen kurz. Und dann hätte ich noch gern gewusst, halt, siehst du, dass dann halt Frauen sich da anders verhalten? Ich vermute häufig schon, dass die dann wirklich mehr emotional sind. Oder wie würdest du das bewerten? Also jetzt auch in Geschlechterbeziehungen. Ja, da gibt es da manchmal auch Konflikte. Weil in dem Männer halt Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, aber obwohl es eigentlich auch bei Frauen der Fall sein kann? Oder meinst du, dass da erhebliche Unterschiede sind? Oder wie würdest du das historisch erklären? Soweit erstmal. Ja, also ich glaube, ich habe ziemlich viele Fragen gehört. Ich glaube, ich gehe mal nur auf eine Sache sein. Also ich glaube, wenn du es konkreter wissen willst, sind ja, glaube ich, ein paar Frauen da. Vielleicht fragst du die auch, wie die das so wahrnehmen. Es gibt, und sonst zu dem, was ich heute erzählt habe, dass durch diesen Fokus auf Männlichkeit geht so ein bisschen verloren, natürlich, wie dann eben die gelebte Realität von Frauen ist. Und da sind aber, wenn dich das interessiert, gibt es da sehr schöne Arbeiten eben von zum Beispiel Koschka Linkerhand oder von Andrea Truman, wo es sozusagen darum geht, wie Frauen gerade jetzt unter dieser doppelten Vergesellschaftung sozusagen leben. Also gleichzeitig das bürgerliche Subjekt und das andere gleichzeitig sozusagen sein müssen. Also Frauen ja mittlerweile auch Rechtssubjekte sind, also sowohl Bourgeois als auch Citoyen Arbeitsrechte haben, Wahlrecht haben, noch nicht sonderlich lange, leider. Aber genau, also auch das alles verkörpern müssen mittlerweile und aber gleichzeitig eben auch immer das Objekt dieser Abspaltung sind, in diese ganzen Anforderungen sozusagen reingelegt werden und dann sich zum Beispiel heute halt entscheiden dürfen, ob sie im Job oder in der Familie unglücklich werden dürfen, so ungefähr. Ne? Also dann immer sozusagen beides gleichzeitig funktioniert. Und trotzdem, deswegen haben da auch leichte Annäherungen zum Beispiel stattgefunden, aber trotzdem gibt es eben eine ganz starke Differenz. Genau, und wie gesagt, wenn dich interessiert, wie sich das konkreter ausdrückt, dann kommst du, glaube ich, in persönlichen Gesprächen zum Beispiel ganz gut weiter. Irgendwie. Zu dem, was du gerade eben als erstes gesagt hast, hätte ich noch eine Frage, beziehungsweise ist mir das aufgefallen, als du sozusagen die Staatsbürger-Sache, diese Vergemeinschaftung sozusagen erstmal nur als männliches Phänomen, natürlich als historisch geschuldet, rausgestellt hast und dass er heutzutage eigentlich also nicht mehr den Verhältnissen entspricht, beziehungsweise eben genau dieser doppelte Zwang besteht. Und dann ist die große Frage dann halt, also erstmal großer Unterschied, was überhaupt eine feministische Bewegung will oder kann in dem Rahmen. Also was meinst du jetzt genau mit feministischer Bewegung? Und zweite, oder beziehungsweise was wären die Ziele davon? Und zweite Frage, wie unterstützend wirkt im Prinzip das auf eine Stabilität von einem System, was jetzt immer noch sozusagen patriarchal wirkt. Also dass man halt sozusagen wirklich auch große Teile der weiblichen Bevölkerung als Support sozusagen hat für das Bestehende. Nochmal, kannst du das Letzte nochmal sagen? Also dass man große Teile der weiblichen Bevölkerung als unreflektierten Support sozusagen hat für das Bestehende. Und ich habe es immer noch nicht verstanden. Und das dazu gleich mit einer feministischen Bewegung? Also die feministische Bewegung ist dann unreflektierter Support für die Verhältnisse nicht. Ja, die doppelte Vergesellschaftung, die verhindert sozusagen eine radikale Forderungsbildung. Also die darüber hinausgeht, außer wir wollen gleiche Rechte oder wir möchten genauso in diesen doofen Staat aufgehen, wie die Männer auch. Das wäre die Frage. Inwiefern sich das halt sabotiert dann? Also halte ich, glaube ich, aus einer historischen Perspektive für ziemlich unplausibel. Also weil die Frauenbewegungen eher radikaler geworden sind mit mehr Rechten. Also die erste, die zweite Frauenbewegung ist größtenteils sehr viel radikaler gewesen als die erste Frauenbewegung, weil die erste Frauenbewegung nämlich erstmal noch einen viel größeren Grund hatte, Hoffnung auf die bürgerliche Gleichheit zu legen und die zweite Frauenbewegung eben gesehen hat, dass sie ihnen das nicht sonderlich viel bringt. Und deswegen viel weitere Teile der zweiten Frauenbewegung zur radikalen Gesellschaftskritik übergegangen sind, als zum Beispiel der ersten Frauenbewegung. Deswegen halte ich das für unplausibel. Das meine ich jetzt aber nicht als radikale Bewegungs- oder radikale Bewegungsmoment, sondern ich meine das als eine breite Deckelung sozusagen, die ideologisch dann halt sich auch verfestigt und die also dann sozusagen, weil die Masse unradikaler wird, obwohl die Bewegung an sich vielleicht radikaler wirkt. Das ist so der Gedanke. Und das ist dann auch wieder vielleicht so ein, also eben auch, was ja auch so eine relativ große oder beziehungsweise eine Bewegung ist, dass auch gerade rechts, ja, Rechtsruck oder Rechtstrends auch von Frauen gestützt werden zum Teil. Also so ein bisschen wie als so feministische Verelendungstheorie. Also wenn sozusagen Frauen noch stärker rechtslos wären, dann würden sie eher auf die Idee kommen. Also ich habe immer noch, glaube ich, so ein bisschen Probleme, das zu verstehen. Was ich, glaube ich, verstehen kann, ist, dass es so einen gewissen Pop-Feminismus irgendwie gibt, der halt nach wie vor sozusagen hauptsächlich diesen nach einer bürgerlichen Gleichheit strebt und sozusagen sich jetzt auch darauf berufen kann, dass es das ja eigentlich gibt und dass das irgendwie noch weiter erkämpft werden muss. Und ich glaube, dass das aber auch, oder was heißt ich glaube, aber also ich finde, Koschka Linkerhand sagt das irgendwie sehr schön, oder eigentlich alle wirklich guten radikalen Feministinnen, dass irgendwie radikale feministische Kritik ja nicht irgendwie heißen kann, dass man irgendwie alle Gleichheitsansprüche, die Frauen real irgendwie in diesen Verhältnissen haben, jetzt irgendwie erstmal zurückstellen sollen, weil jetzt macht man erstmal Revolution und dann guckt man irgendwann, sondern ja, total verständlich ist und sehr gerechtfertigt, dass man auch in den bestehenden Verhältnissen erstmal so weit wie möglich diese Gleichheitsansprüche verfolgt und durchsetzt. Man darf natürlich nicht bei denen stehen bleiben oder sich mit denen zufrieden geben, aber dass Frauen erstmal fordern, gleich behandelt zu werden, auch innerhalb dieser Verhältnisse, ist, glaube ich, ein notwendiger Schritt, egal, also leider verbleibt das dann oft da drin, aber auch radikale feministische Gesellschaftskritik kann das ja nicht aufgeben. Oder also mir wäre jetzt auch keine feministische Bewegung bekannt, wo das sozusagen nicht mehr drinsteckt. Aber das, ich habe dich, glaube ich, auch ein bisschen falsch verstanden nach wie vor, es tut mir leid. Ja, genau. Aber vielleicht, also ja, keine Ahnung. Kann gerne auch andere Menschen was dazu sagen. Das ist ja jetzt auch ein bisschen vom Vortrag weg. Also. Meine Frage führt, glaube ich, auch ein bisschen vom Vortrag weg. Mich würde einfach nochmal interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, feministische Theorie zu deinem Werkzeug zu machen, gerade, ja, weil sich das jetzt schon wieder so ein bisschen abzeichnet, wie sozusagen das ganze Gespräch über feministische Theorie läuft und nur Männer reden. Ja. Ja, also tatsächlich erstmal auch so diesem aus dieser Position von, naja, feministische Theorie ist halt wahr, so, das ist vernünftige Gesellschaftskritik, ich kann mir vernünftige Gesellschaftskritik aneignen und ich kann da auch mitreden, wenn ich sozusagen sinnvolle Sachen zu sagen habe, so, und das war ziemlich lange so meine, würde ich sagen, relativ unreflektierte Position irgendwie so darin und also davon, dieses Erbe trage ich sozusagen auf jeden Fall auch nach wie vor irgendwie so mit mir mit. Und ich denke auch in dem Rahmen, also geht das auch, ist ein sinnvoller Austausch auch irgendwie möglich auf dieser Ebene. Was ich aber versuche, seit jetzt auch noch nicht so lange mehr zu reflektieren und mehr mit reinzubringen, ist das ist natürlich sozusagen für die meisten real existierenden Männer ein sehr bequemer Ausweg ist, um sich sozusagen auf so einer allgemeinen, abstrakten Ebene mit feministischen Themen irgendwie auseinanderzusetzen, da dann zum Beispiel auch Deutungshoheit irgendwie sogar für sich beanspruchen zu können. Und dass es dann so einen sehr krassen Widerspruch zwischen zum Beispiel so einer theoretischen Auseinandersetzung und so einer Auseinandersetzung mit sich selbst irgendwie stattfindet. Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, ich kann 3 oder 4 konkurrierende Theorien über die gesellschaftliche Organisation von Care-Arbeit referieren, aber ich weiß nicht, wo der Badmülleimer bei uns in der WG ist, weil da kümmern sich immer die Frauen bei mir darum. So, und deswegen war das so ein unsichtbar magisches Ding, was einfach so passiert ist, ohne dass mir aufgefallen wäre, wie oder so. Und das sind aber Widersprüche, die sich jetzt auch nicht immer so einfach auflösen lassen. Ich versuche eher schlecht als recht damit halt zu leben und das halte ich für einen Ausgangspunkt von profeministischer Männerpolitik, mich halt nicht mit irgendeiner also mit irgendeinem Zustand zufrieden zu geben, sondern mich davon im besten Sinne politisch aufregen zu lassen und dann halt zu versuchen, daraus was zu machen irgendwie. Und an so Abenden wie heute ist dann immer auch einfach aus Zeit- und Platzgründen immer so ein bisschen sozusagen die Frage, wie viel Vermittlung dann stattfinden kann auf so eine, auf zum Beispiel auf meine Position oder auf so eine Subjektebene. Genau, und bei so einem eher theoretischen und dichten Vortrag ist es mir jetzt auch einfach nicht gelungen. Aber ja, auf deine Bemerkung zur Diskussion finde ich sehr treffend. Das darf gerne anders werden. So. Sorry, die Frage kam mir gerade noch, weil du hast den Begriff Souveränität ja nun auf vielen verschiedenen Ebenen sozusagen durchdekliniert. Es gibt Souverän ja auch nochmal als Begriff, den man einfach verwendet, um das Verhalten von jemandem zu beschreiben. Jemand tritt souverän auf, jemand fragt nach souverän oder ähnliches. Mhm. Ließe sich jetzt auch nochmal ganz gut zurück übertragen vielleicht auf genau diese Form von Diskussionsverhalten. Hast du in diese Richtung auch schon weitergedacht und da sozusagen über diesen Weg vielleicht nochmal ein bisschen konkreter auch überlegt, wie sich das Denken über Souveränität umsetzen lässt, also wie es sich umsetzt in praktischen Handlungen und man möglicherweise darüber auch nochmal selber in seinen Handlungen sich beeinflussen könnte, in eine andere Art und Weise? Ja, ich glaube, das war jetzt ungefähr die Frage. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube noch nicht ganz. Ich kann es, glaube ich, noch nicht ganz klar formulieren, aber ich frage mich, wie man das Theoretische, was du jetzt sozusagen vorgeführt hast, wie man das nochmal auf eine handlungspraktischere Ebene bringen könnte und ob das eben über diesen, ne, also souverän handeln, vielleicht auch manchmal zum Beispiel einzugestehen, nicht souverän zu sein. Du hast es jetzt am Beispiel des Geschlechtsverkehrs gemacht, aber es könnten ja ganz viele verschiedene Dinge sein. Ob du da in die Richtung weiter gedacht hast und... Ja, also absolut. Also ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Vermittlung, also jetzt nur, weil sozusagen Leute Verhalten an den Tag legen, was man dann als souverän bezeichnet, ist dieses Verhalten jetzt nicht, also jetzt nicht direkt die Volksgemeinschaft, die dahinter steht oder so, oder irgendwie der Staatsfetisch, aber ich glaube auch in allem Verhalten, was man als souverän beschreibt oder in dieser Eigenschaft Souveränität, liegt ja eigentlich immer dieses drin, dass man so in sich selbst ruht, dass eigentlich nichts von außen da eindringen oder rankommen könnte, was einen aus der Fassung bringt. Das ist ja eigentlich das, was man mit Souveränität meint. Und ich kann verstehen, warum man sozusagen so diese Art von Sicherheit irgendwie auch positiv auflädt. Ich will den Begriff aber jetzt auch unter anderem wegen diesen theoretischen Auseinandersetzungen einfach auch nicht mehr benutzen, weil ich eben gerade dieses Ideal von einer festen, also dass das Selbst in einer festen Fassung sozusagen sitzt, an die nichts rankommt. Und ich habe das jetzt am Körper durchgespielt, aber der Körper ist ja sozusagen meistens dem Geist unterworfen und wenn souveränes Verhalten beschrieben wird, dann ist das ja meistens geistig souveränes Verhalten. Also man kann immer souverän reagieren, nichts verunsichert einen und so weiter und so fort. Und sympathischer fände ich es, woran ja auch so feministische Anerkennungstheorien ziemlich viel arbeiten, eher davon auszugehen, dass Menschen sich eigentlich in einer geteilten Unsouveränität begegnen. Es eben diese Vorstellung von zwei abgegrenzten Individuen stehen sich gegenüber und dann tauschen die eigentlich nur Dinge aus, was ja jetzt auch so die postmodernen Beziehungsideologien sind, also wo dann so Gefühle sozusagen verhandelt werden, ich habe das Gefühl und das Bedürfnis, hier, mach was damit, dann macht die Person irgendwas damit, dann handelt man das alles kommunikativ super aus, schließt dann irgendeinen Vertrag, also das sind ja so ganz abgegrenzte, souveräne Vorstellungen eigentlich, wie auch Gefühle und wie auch Sex zum Beispiel funktioniert, ne? Dass man so, dass das eigentlich alles nur Austauschprozesse irgendwie sind. Genau, und ich glaube, darin liegt eine Gefahr, dass das eigentlich in der gleichen Rationalität funktioniert. Obwohl, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht unmittelbar gleichsetzen mit, also es hat was damit zu tun, aber es ist nicht identisch das, über was ich jetzt heute geredet habe, nur. So zum Beispiel. Jo, nur interessenshalber, hast du dich mal mit Wilhelm Reich befasst? Also mit dem Charakterpanzer? Also Wilhelm Reich zitiert beispielsweise auch gern Adorno und so weiter. Ich finde, es passt ganz gut. Hast du dich damit befasst? Nee, aber du kannst gerne was dazu erzählen, wenn es interessant ist. Also bei Wilhelm Reich heißt es, dass der Mensch eben einen Charakterpanzer als äußerste Schicht, eben das, was du sagst, also sämtliche Emotionen werden kontrolliert. Also der Mensch panzert sich quasi von innen und von außen, dass er souverän ist über sich selber in gewisser Hinsicht. Und ich will gar nicht so viel drüber sagen. Eigentlich will ich nur sagen, dass Reich einfach dafür ist, dass auch das Lebendige fließen darf, also die Sexualität, aber auch die Freude an der Arbeit. Und welcher Spruch eigentlich an jedem Buch, das er schreibt, vorne mit drin steht, ist: Liebe, Arbeit und Wissen sind die Quellen unseres Lebens. Und sie sollen es auch beherrschen. Kann ich dir empfehlen. Okay, ja, muss mal dann tatsächlich nachlesen. Also bis jetzt könnte ich nur so diffusere Sachen sagen, dass ich eher ein Unbehagen damit habe, Arbeit so hoch zu halten und dass das, was ich von Reich kenne, eher einen ziemlich problematisch ungebrochen positiven Bezug auf sexuelle Triebkräfte und sexuelle Lust hat. Also soweit ich weiß, bei Reich so diese Triebbefreiung immer was rein Positives ist, wobei Triebbefreiung auch super instrumentalisiert werden kann. Also bestimmte phallische Triebe zum Beispiel ist auch gut, dass Leute die nicht ausleben oder den freien Lauf lassen oder so. Oder genau, da gibt es gerade entgegen zum Beispiel seinen Theorien von sexueller Revolution gibt es zum Beispiel sehr gute Arbeiten über die Sexualmoral im NS, wo eben gezeigt wurde, dass die nicht wirklich, also dass die nicht auf allen Ebenen repressiv war, sondern durchaus gerade bei jungen Leuten in der Hitlerjugend und beim Bund Deutscher Mädels zum Beispiel auch außerehelicher Sex gefördert wurde und ein lustvoller Bezug zur eigenen Sexualität. Also das war dann halt eben sehr begrenzt auf die arischen Volksgenossinnen sozusagen, und es war eben immer eingehegt in dieses Kraft durch Freude, ne? Also sexuelle Lust, Arbeitswut, lustvolle Kraft für Führer, Volk, Vaterland und so weiter. Genau, also wenn ich mir das angucken müsste, dann würde ich das versuchen, nochmal damit quer zu lesen auf jeden Fall. Aber danke, also danke für den Tipp. Aber so wie ich dich verstanden habe, hast du auch was über Körperpanzer gesagt, aber es ist dann... Das Teveleit. Und wie meint er das? Bei Teveleit geht es viel um, auch so ein bisschen, wie ich das gemacht habe, psychoanalytisch, um so Objektbeziehungsgeschichten. Und bei mir ist das sehr abstrakt und sehr allgemein. Teveleit macht das sehr konkret an den Biografien von so deutschen Korpssoldaten und vor allem deren frühkindlichen Erfahrungen. Und da geht es viel darum, dass das Kind alleine zurückgelassen wird in Räumen und sich dann irgendwie selbst müde schreit, dass es halt viel geprügelt wird und so weiter und so fort. Und Teveleit entwickelt dann so eine Theorie, wie eben diese Geburt des Ichs sozusagen schief geht und für das Empfinden des Kindes eigentlich der eigene Körper nie wirklich erschlossen wird und immer so zerdroht, so wegzubrechen und innerlich so zu zerlaufen. Und dass eben die Mutter oder eben die Mutter Imago sozusagen ständig in der Gefahr besteht, in diesen Körper auch einzudringen. Also sowohl dieses Fließen nach außen als auch eben nach innen, dass das sozusagen ganz stark gefürchtet wird. Und er beschreibt das dann als, dass diese Männer einen Fragmentkörper entwickeln und diesen Fragmentkörper versuchen sie dann eben über diesen Körperpanzer an Ort und Stelle eben zu halten. Und er beschreibt halt, dass das so extrem ist, dass dann halt sozusagen, ne, Symbole des Unreinen, Symbole des Weiblichen, Symbole des Fließenden eben an alle schon diese Panik des Auflösens irgendwie auslösen. Und was ich stellenweise bei ihm halt eben so ein bisschen problematisch finde, dass er hält das nicht durch, dafür ist er zu gut sozusagen, aber er hat manchmal so ein bisschen die Tendenz zu sagen, dass der Faschismus eigentlich ein Ausdruck von dieser Körperkonstitution ist. Also, dass sozusagen diese Fragmentkörpertypen sich dann die politische Form suchen, die ihrer Körperkonstitution entsprechen im Faschismus, weil da ist alles klar geordnet, da hat alles seinen Platz und was irgendwie Schmutz ist und nicht in die Ordnung gehört, wird halt vernichtet. Und dass das sozusagen ihrer Körperkonstitution entspricht, das halte ich so in diese eine Richtung gedacht, für ein bisschen verkürzt. Gibt es weitere Fragen? Okay, also falls es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich dir sehr für deinen Vortrag und schön, dass ihr da wart. Habt noch einen guten Abend. Wir sind noch so halbe, dreiviertel Stunde da, bauen im Hintergrund ab, aber ihr habt jetzt noch die Chance, euch ein Getränk zu holen und hier auch noch irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.